Faust. Der Tragödie zweiter Teil von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Akt. Laboratorium. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Faust. Der Tragödie zweiter Teil von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Akt. Laboratorium. Im Sinne des Mittelalters, weitläufige, unbehülfliche Apparate zu phantastischen Zwecken. Wagner am Herde. Die Glocke tönt, die fürchterliche, durchschauert die berußten Mauern. Nicht länger kann das Ungewisse der ernstesten Erwartung dauern. Schon hellen sich die Finsternisse, schon in der innersten Fiole erglüht es wie lebendige Kohle, ja, wie der herrlichste Karfunkel, verstrahlend Blitze durch das Dunkel. Ein helles, weißes Licht erscheint, o, dass ich's diesmal nicht verliere. Ach Gott, was rasselt an der Türe? Mephistopheles, eintretend. Willkommen, es ist gut gemeint. Wagner, ängstlich. Willkommen zu dem Stern der Stunde. Leise. Doch haltet Wort und Atem fest im Munde. Ein herrlich Werk ist gleich zustand gebracht. Mephistopheles, leiser. Was gibt es denn? Wagner, leiser. Es wird ein Mensch gemacht. Mephistopheles, ein Mensch? Und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen? Wagner, behüte Gott, wie sonst das Zeugen Mode war, erklären wir für eitel Possen. Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang, die holde Kraft, die aus dem Innern drang und nahm und gab, bestimmt, sich selbst zu zeichnen, erst Nächstes, dann sich Fremdes anzueignen, die ist von ihrer Würde nun entsetzt. Wenn sich das Tier noch weiter dran ergötzt, so muß der Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig reinern, höhern Ursprung haben. Zum Herd gewendet. Es leuchtet, seht, nun lässt sich wirklich hoffen, dass, wenn wir aus viel hundert Stoffen durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, den Menschenstoff gemächlich komponieren, in einen Kolben verlutieren und ihn gehörig kohobieren, so ist das Werk im Stillen abgetan. Wieder zum Herd gewendet. Es wird, die Masse regt sich klarer, die Überzeugung wahrer, wahrer, was man an der Natur Geheimnisvolles pries, das wagen wir verständig zu probieren, und was sie sonst organisieren ließ, das lassen wir kristallisieren. Mephistopheles, wer lange lebt, hat viel erfahren, nichts Neues kann für ihn auf dieser Welt geschehen. Ich habe schon in meinen Wanderjahren kristallisiertes Menschenvolk gesehen. Wagner, bisher immer aufmerksam auf die Fiole. Es steigt, es blitzt, es häuft sich an, im Augenblick ist es getan. Ein großer Vorsatz scheint im Anfang toll, doch wollen wir des Zufalls künftig lachen und so ein hirn das trefflich denken soll wird künftig auch ein denker machen entzückt die phiole betrachtend das glas erklingt von lieblicher gewalt es trübt es klärt sich also muß es werden ich seh in zierlicher gestalt ein artig männlein sich gebärden was wollen wir was will die welt nun mehr denn das geheimnis liegt am tage gebt diesem laute nur gehör er wird zur stimme wird zur sprache homunculus in der phiole zu wagner nun väterchen wie steht's es war kein scherz komm drücke mich recht zärtlich an dein herz doch nicht zu fest damit das glas nicht springe das ist die eigenschaft der dinge natürlichem genügt das weltall kaum was künstlich ist verlangt geschloßnen raum zu mephistopheles du aber schalk herr vetter bist du hier im rechten augenblick ich danke dir ein gut geschick führt dich zu uns herein dieweil ich bin muß ich auch tätig sein ich möchte mich sogleich zur arbeit schürzen du bist gewandt die wege mir zu kürzen wagner nur noch ein wort bisher mußt ich mich schämen denn alt und jung bestürmt mich mit problemen zum beispiel nur noch niemand konnt es fassen wie seel und leib so schön zusammenpassen so fest sich halten als um nie zu scheiden und doch den tag sich immerfort verleiten sodann mephistopheles halt ein ich wollte lieber fragen warum sich mann und frau so schlecht vertragen du kommst mein freund hierüber nie ins reine hier gibt's zu tun das eben will der kleine homunculus was gibt's zu tun mephistopheles auf eine seitentür deutend hier zeige deine gabe wagner immer in die phiole schauend fürwahr du bist ein allerliebster knabe die seitentüre öffnet sich man sieht fausten auf dem lager hingestreckt homunculus erstaunt bedeutend die phiole entschlüpft aus wagners händen schwebt über faust und beleuchtet ihn schön umgeben klar gewässer im dichten haine fraun die sich entkleiden die allerliebsten das wird immer besser doch eine läßt sich glänzend unterscheiden aus höchstem helden wohl aus götterstamme sie setzt den fuß in das durchsichtige helle des edeln körpers holde lebensflamme kühlt sich im schmiegsamen kristall der welle doch welch getöse rasch bewegter flügel welch sausen plätschern wühlt im glatten spiegel die mädchen fliehn verschüchtert doch allein die königin sie blickt gelassen drein und sieht mit stolzem weiblichem vergnügen der schwäne fürsten ihrem knie sich schmiegen zudringlich zahm er scheint sich zu gewöhnen auf einmal aber steigt ein dunst empor und deckt mit dichtgewebtem flor die lieblichste von allen scenen. mephistopheles. Was du nicht alles zu erzählen hast, so klein du bist, so groß bist du phantast. Ich sehe nichts. homunculus. Das glaub ich. Du aus Norden, im Nebelalter jung geworden, im Wust von Rittertum und Pfefferei, wo wäre da dein Auge frei? Im Düstern bist du nur zu Hause. Umherschauend. Verbräunt Gestein, bemodert, widrig, spitzbögig, schnörkelhaftest, niedrig. Erwacht uns dieser, gibt es neue Not. Er bleibt gleich auf der Stelle tot. Waldquellen, Schwäne, nackte Schönen, das war sein ahnungsvoller Traum. Wie wollt er sich hierher gewöhnen? Ich, der Bequemste, duld es kaum. Nun fort mit ihm. mephistopheles. Der Ausweg soll mich freuen. homunculus. Befiehl den Krieger in die Schlacht, das Mädchen führe du zum Reihen, so ist gleich alles abgemacht, jetzt eben, wie ich schnell bedacht, ist klassische Walpurgisnacht. Das Beste, was begegnen könnte, bringt ihn zu seinem Elemente. mephistopheles. Dergleichen hab ich nie vernommen. homunculus. Wie wollt es auch zu euren Ohren kommen? Romantische Gespenster kennt ihr nur allein. Ein echt Gespenst, auch klassisch, hat's zu sein. mephistopheles. Wohin denn aber soll die Fahrt sich regen? Mich widern schon antikische Kollegen. homunculus. Nordwestlich, Satan, ist dein Lustrevier. Südöstlich diesmal, aber segeln wir. An großer Fläche fließt Peneios frei, umbuscht, umbaumt, in still und feuchten Buchten. Die Ebene dehnt sich zu der Berge Schluchten. Und oben liegt Pharsalus, alt und neu. mephistopheles. O weh, hinweg, und lasst mir jene Streite von Tyrannei und Sklaverei beiseite. Mich langweilt's, denn kaum ist's abgetan, so fangen sie von vorne wieder an, und keiner merkt, es ist doch nur geneckt vom Asmodeus, der dahinter steckt. Sie streiten sich, so heißt's, um Freiheitsrechte. Genau besehen sind's Knechte gegen Knechte. homunculus. Den Menschen lass ihr widerspenstig Wesen. Ein jeder muss sich wehren, wie er kann, vom Knaben auf, so wird's zuletzt ein Mann. Hier fragt's sich nur, wie dieser kann genesen. Hast du ein Mittel, so erprob es hier. Vermagst du's nicht, so überlass es mir. mephistopheles. Manch Brockenstückchen wäre durchzuproben, doch Heidenriegel find ich vorgeschoben. Das Griechenvolk, es taugte nie recht viel, doch blendet's euch mit freiem Sinnenspiel, verlockt des Menschen Brust zu heitern Sünden, die unsern wird man immer düster finden. Und nun, was soll's? homunculus. Du bist ja sonst nicht blöde, und wenn ich von thessalischen Hexen rede, so, denk ich, hab ich was gesagt. mephistopheles lüstern. Thessalische hexen? Wohl, das sind personen, nach denen hab ich lang gefragt. Mit ihnen nacht für nacht zu wohnen, ich glaube nicht, daß es behagt. Doch zum besuch, versuch. Homunculus. Den mantel her, und um den ritter umgeschlagen. Der lappen wird euch wie bisher den einen mit dem andern tragen. Ich leuchte vor. Wagner ängstlich. Und ich? Homunculus. Eh nun, du bleibst zu Hause, wichtigstes zu tun. Entfalte du die alten Pergamente, nach Vorschrift sammle Lebenselemente und füge sie mit Vorsicht eins ans andre. Das was bedenke, mehr bedenke wie. Indessen ich ein Stückchen Welt durchwandre, entdeck ich wohl das Tüpfchen auf das I. Dann ist der große Zweck erreicht. Solch einen Lohn verdient ein solches Streben. Gold, Ehre, Ruhm, gesundes, langes Leben. Und Wissenschaft und Tugend auch vielleicht. Leb wohl. Wagner, betrübt. Leb wohl. Das drückt das Herz mir nieder. Ich fürchte schon, ich seh dich niemals wieder. Mephistopheles. Nun zum Peneios frisch hinab, Herr Vetter, ist nicht zu verachten. Ad spectatores. Am Ende hängen wir doch ab von Kreaturen, die wir machten. Ende von zweiter Akt. Laboratorium.